Beim Abschied trägt dein müder Duft Federn in den Regen. Sie füllen meine Tränensäcke, randvoll mit Sehnsucht. Und als das Schiff Fahrt aufnimmt, kantiliere ich leise aus meinem Notizbuch. Psalmen und Suren. Buchstabiere die Missverständnisse, bis meine Augen heulen. Verschütte unsichtbaren Nebel zwischen uns. Suche in der Funkbude ein randvolles Gefäß, voller Signale. Und während in der Kombüse der Einheitsbrei zusammengerührt wird, morse ich kreischend laut vom Eselshaupt. Labyrinthäre Verse, die keiner versteht. Und als meine Zungen durch das Schalltrauma kollabieren, führt mich ein hübscher Lotse zu den stummen Fischen. Ihr Schweigen trägt dein Einverständnis beim Abschied.